jenes könnte sicherlich auch das. Eigentlich bist du dir ganz sicher, doch dich stört noch irgendwas. Vielleicht wäre es ja besser, das nochmal zu überdenken. Vielleicht wäre es ja besser, sich ein wenig abzulenken. Hättest gern noch ein, zwei Stunden und eine Nacht zum drüber schlafen. Weil du weißt, dein Schicksal könnte dich schon allzu bald bestrafen. Vielleicht hast du keine Ahnung, vielleicht doch, vielleicht ein wenig. Vielleicht hast du einfach Schiss, du gehst kaputt oder so ähnlich. Könntest dieses, könntest jenes, könntest sicherlich auch das. Aber warte mal kurz, da war doch sicherlich noch irgendwas. Konzentriere dich und packe die Gelegenheit beim Shop. Fass mit dir dein Bauchgefühl, doch folge lieber deinem Kopf. Du kannst vorwärts, rückwärts, rechts und links, du kannst sogar nach oben. Aber schnell, sonst wirst du immer tiefer in den Sumpf gezogen. Doch du lässt noch einmal die Eventualitäten durch den Kopf hinkreisen. Kreisen, kreisen, kreisen, kreisen. Der Konjunktiv ist nicht gesund. Irgendwas. Der Konjunktiv ist nicht gesund. Punkt. Mach einen Punkt aus dem Komma, Komma, Komma auf den Punkt. Er schrubbt dir diese Nutzen wund.